Der Verbraucher soll die Wahl haben zwischen Gentech-Produkten und Lebensmitteln aus konventionellem oder auch aus Bioanbau, so die Vorgabe der EU-Kommission. Das Ziel des Forschungsprogramms CoExTra, Techniken zu entwickeln, die praktisch implementiert werden können. Und da ist die Ausbeute reich. Der Abschlussbericht umfasst 146 Seiten. INRA-Mitarbeiterin Frédérique Angevin studierte am Beispiel Mais im Labor ebenso wie bei Freilandversuchen, über welche Distanz das Erbgut gentechnisch veränderter Pflanzen ausstreut, also konventionellen Mais verunreinigt. Erstes Ergebnis: Eine für ganz Europa gültige Antwort gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Anbaubedingungen, seien es die Landschaftsformen, die Ackergröße oder auch die Windverhältnisse. Doch Angevin und ihre Kollegen haben Modelle entwickelt. Berücksichtigt wurden dabei auch unterschiedliche Anbaumethoden, wie beispielsweise eine Randbepflanzung mit konventionellem Mais rund um ein Genmaisfeld, um den Pollenflug zu bremsen. Frédérique Angevin: Wir haben ungefähr 6000 Simulationstests durchgeführt und aus den Ergebnissen eine Art Handbuch zur Entscheidungshilfe entwickelt. Aus unseren Simulationen haben slowenische Kollegen ein Softwareprogramm erstellt. Das kann sich ein Landwirt auf den Computer oder den PDA laden und damit überprüfen, welche Auswirkungen es für ihn hat, wenn 500 Meter von seinem Maisfeld entfernt ein Nachbar gleichzeitig Genmais anbaut. Er kann abschätzen, wie stark seine Ernte verunreinigt sein wird. Die EU schreibt bei der Etikettierung Grenzwerte für die Gentech-Belastung von Lebensmitteln vor. Im konventionellen Anbau dürfen nur 0,9% Gentech-Spuren enthalten sein, bei Bioware sind es 0,0%. Während der gesamten Produktionskette allerdings kann sich die Gentech-Belastung verstärken. Deshalb dürfen die Landwirte in ihrer konventionellen Ware nicht mehr als 0,1% Gentech-Verunreinigung haben. Yves Berthaud, INRA-Forscher und Koordinator des EU-Programms: Wenn man diesen Grenzwert von 0,1%, der für die Produzenten vertraglich festgelegt wurde, heranzieht, ebenso wie die verfügbaren Modelle über die Ausstreuung, bedeutet dies, eine Koexistenz auf individueller Ebene ist quasi nicht möglich. Entweder müssten die Gentech-Felder sehr weit entfernt liegen von denen mit herkömmlicher Aussaat, oder es müssen spezielle Anbaubecken gefunden werden. Dafür muss man Möglichkeiten schaffen, kollektive Koexistenzmodelle zu organisieren. CoExTra arbeitet ebenso an der Verbesserung der Nachweisbarkeit von Gentech-Produkten. Aus der Partnerschaft mit dem deutschen Biotech-Unternehmen Eppendorf entstand ein Chip für einen breit angelegten Schnelltest für eine erste qualitative Analyse, basierend auf dem Microarray-Verfahren. Dabei wird DNA-Material auf einen Glasträger gebracht, der mit speziellen Markern präpariert wurde. Der sogenannte Dual-Chip GMO spürt 80% aller heute weltweit verbreiteten Genpflanzenmarker mit hoher Sicherheit auf. Barbara Schaffrath von Eppendorf: Das Schöne an dieser Technologie ist, dass eben nicht nur ein Marker pro Test detektiert werden kann, sondern dass eine Vielzahl, das können bis zu hunderte Marker, auf so einem Glasobjektträger aufgebracht werden können. CoExTra nennt klare Rahmenbedingungen für die Koexistenz zwischen Gentech und anderen Anbaumethoden. Die wichtigste Lehre: Genetisch veränderte Pflanzen können nur in isolierten Landstrichen angebaut werden, um zu vermeiden, dass ihr Erbgut in nicht genetisch veränderte Pflanzen eingeht. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass auch die Politiker in Europa diese detaillierte Entscheidungshilfe nutzen werden.